Willkommen zu The Little Web Service, dem Podcast über Gott, die Welt und das Internet. Heute reden wir von den kleinen Dingen, die Großes bewirken. Hallo zu The Little Web Service. Ich bin Maria, freie Theologin und Exilfränkin in Hannover und man findet mich auf Twitter unter @marys oder über www.tomatedesign.de. Wollt ihr euch auch vorstellen? Alex, fang mal an, bitte. Ich bin Alex, arbeite mit anderen Kollegen bei iPublic, der Agentur vom Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik, unter anderem zuständig für evangelisch.de. Und man findet mich auf Twitter unter @alexschnapper und auf meinem Blog unter alexander-schnapper.de. Bernd, magst du dich auch vorstellen? Ja, Bernd, Presbyter aus St. Augustin und bei Twitter zu finden unter @bcgie. Mit dabei ist auch noch der Wolfgang. Hallo, ich bin Wolfgang, bin Theologiestudent aus Detmold, momentan in Münster und bin Projektleiter der offenen Bibel. Bei Twitter findet man mich unter @wtlx. Und last but not least, Alexander. Ja, Alexander, ich bin Pfarrer, arbeite in Speyer im Landeskirchenrat als persönlicher Referent des Kirchenpräsidenten Christian Schad. Zuvor habe ich 7 Jahre Rundfunkarbeit gemacht. Ich war der evangelische Privatfunkbeauftragte für Rheinland-Pfalz und habe RPR1 und Rockland Radio mit Radiobeiträgen beliefert. Super, vielen Dank. Ja, wir haben uns heute Abend zusammengetan, um ein bisschen Internet-Tools und Gemeindearbeit uns anzugucken und welche Tools und welche Werkzeuge es da im Internet gibt. Was kann einem die Gemeindearbeit ein bisschen erleichtern und was kann man nutzen im Web 2.0? Ein Tool, denke ich, hat uns alle heute zusammengebracht und die Möglichkeit überhaupt gegeben, damit wir den Podcast machen können. Und zwar die Dropbox. Bernd, was ist die Dropbox? Tja, also im Web 2.0 zu erzählen, was die Dropbox ist, ist natürlich irgendwie Eulen nach Athen zu tragen, weil es ist meines Wissens das bekannteste Tool eigentlich, das man nutzen kann, um Files zu scheren, also irgendwelche Dateien jeglicher Art miteinander zu teilen. Das heißt, Dropbox ist letztendlich das, was man heute als Cloud Computing bezeichnet. Das heißt, Speicher auf irgendeinem Server irgendwo auf der Welt mit der Möglichkeit, dass mehrere Leute darauf zugreifen können. Also ganz konkret bei uns in der Gemeinde nutzen wir das zum Beispiel für das Erstellen der Gemeindezeitung. Es gibt 2 Leute, die das Layout machen, eine Kollegin und meine Wenigkeit. Und auf diese Art und Weise können wir letztendlich alle Files, die wir brauchen, alle Word-Dokumente, alle Bilder, die wir zur Erstellung der Zeitung brauchen, gleichzeitig ajour halten. Also letztendlich schmeißen wir alle Dateien in die Dropbox und wir können beide darauf zugreifen und haben jeweils immer die aktuellste Version zur Verfügung, um sie dann in die Gemeindezeitung einzuarbeiten. Funktioniert sehr, sehr einfach und absolut problemlos. Okay, und ich kann dann die Dateien einfach im Internet hochladen oder wie funktioniert das dann? Für jemanden, der das noch nicht kennt, auch wenn es das bekannteste Tool ist? Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten auch. Es gibt entweder so kleine Programme, die man letztendlich einbinden kann und wo man auf die Art und Weise das ganz einfach durch Verschieben in einen Ordner machen kann. Man kann das Ganze auch über zum Beispiel über die Web-Oberfläche hochladen. Auch das geht. Also das gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das einbinden kann. Letztendlich ist das auch, wer da was mit anfangen kann, auch über WebDAV einbindbar, sodass man das als einen ganz normalen Ordner in seinem Ordnersystem haben kann. Das ist wie eine Festplatte dann anschließen eigentlich. Ja, so eine Art virtueller Festplatte. Das ist halt dieses Cloud Computing. Es liegt irgendwo, man weiß nicht genau wo, aber alle können darauf zugreifen. Okay. Das ist ja ein bisschen, es liegt irgendwo, ist ein bisschen ein Problem. Gibt es da Alternativen, wenn ich mir nicht sicher bin, dass die mit Dropbox das richtig machen? Also gibt es da irgendwie rechtliche Probleme oder ist ja immer schwierig, wenn ein System alle Daten von mir hat. Also was in letzter Zeit ein bisschen diskutiert worden ist, ist, dass letztendlich das Ablegen in der Dropbox nicht verschlüsselt wird und auch die Dateien dort nicht verschlüsselt werden. Letztendlich muss man natürlich ein bisschen immer diesem Anbieter vertrauen. Aber grundsätzlich ist es so, dass man innerhalb der Dropbox natürlich Ordner einlegen kann, für die man Benutzer festlegen kann. Es ist also nicht so, dass ich das in die Dropbox schmeiße und jeder kann darauf zugreifen, sondern ich kann gewisse Ordner auch anlegen, die zwar öffentlich sind, aber wo ich die Leute, die darauf zugreifen können, wiederum einladen muss, sodass das natürlich nicht jeder sehen kann. Aber natürlich, das muss man wissen, das Vertrauen zu dem Anbieter gehört dazu, weil derjenige, der diesen Speicherplatz anbietet, der hat natürlich, wie jeder Admin sonst auch, theoretisch Zugriff auf die Daten. Wobei bei Dropbox, da liegen so viele Daten, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass da jemand gezielt nach irgendetwas sucht. Trotzdem ist es natürlich die Frage bei vertraulichen Daten, was man damit macht. Was mir noch ganz gut gefällt bei der Dropbox ist die Tatsache, dass man auch nicht nur Daten reinwerfen kann, sondern dass die auch in einer gewissen Form ja verarbeitet oder besonders zur Verfügung gestellt werden. Zum Beispiel, wenn ich Bilder in einen bestimmten Bilderordner einpflege, werden es automatisch Bildergalerien und ich muss diese nicht selber generieren per HTML oder was auch immer. Das finde ich ganz nett. Und was, glaube ich, als Ausblick ganz, ganz interessant sein könnte, ist, dass ja sie wohl jetzt auch anfangen wollen, das mit MP3s zu machen. Also sobald man eine MP3 irgendwo hochlädt, dass man die quasi, dass die Infrastruktur schon vorgegeben sein wird zum Musik hören. Ich möchte gern ein paar Alternativen noch zu Dropbox ergänzen, wenn ich darf. Ich bin zwar selbst begeisterter Dropbox-Nutzer und habe da quasi meine sämtlichen Arbeitsdateien drin, also die 2 Gigabyte, die man kostenlos bekommt, die habe ich bald ausgenutzt. Mit sensiblen Daten bin ich natürlich auch vorsichtig, aber ich bin ja vor allem Textproduzent und dafür ist das sehr gut geeignet. Ich habe vor kurzem dann versucht, ein paar Megabyte mehr zu bekommen. Man bekommt ja mehr, wenn man Freunde dafür wirbt und die über so einen Affiliate-Link oder wie auch immer man dazu bringt. Den Kollegen Kuschel habe ich dazu bekommen und dann 250 Megabyte dazu bekommen. Und auf Facebook kam dann eine Reaktion, die mich so ein bisschen auf Alternativen gestoßen hat. Also nämlich, dass es zum Beispiel Sumo Drive mit Z am Anfang noch gibt. Und das hat gegenüber Dropbox den Vorteil, dass man beliebige lokale Ordner mit synchronisieren lassen kann. Bei Dropbox muss man ja alles in diesen einen Dropbox-Ordner legen. Die Möglichkeit, andere Ordner anzugeben, die auch synchronisiert werden, ist schon seit langem angekündigt, aber bisher nicht gekommen. Allerdings gibt es bei Sumo Drive eben nur 1 GB freien Speicher in der freien Version, aber auch die Chance, 2 GB zusätzlich umsonst zu bekommen. Ich habe dann außerdem noch gesehen, aber darüber weiß ich jetzt nichts, SugarSync ist eine weitere Alternative. Und vor kurzem, aber damit habe ich mich auch noch nicht beschäftigt, hat Apple ja die iCloud vorgestellt. Ja. Da muss man dann aber auch erst abwarten, was das wird, ne? Und wie das funktioniert. Genau. Ich denke, das ist aber meine persönliche Meinung, dass es gar nicht schlecht ist, dass der Ordner getrennt ist vom restlichen System. Also der ist schon eingebettet im System, ne? Aber ich glaube, es ist immer noch gar nicht schlecht, dass man bewusst Dinge in die Dropbox legt. Und sobald ich einen anderen Ordner irgendwo tief in meinem System drin automatisch synchronisiere, glaube ich, ist es schwieriger, das zu unterscheiden. Liegt es jetzt in der Cloud oder liegt es nicht in der Cloud? Also ich habe quasi meinen eigenen oder den Dropbox-Ordner zu meinem eigenen Dateienordner gemacht. Ja, oder so. Oder eigene Dokumente oder genau, so. Genau. Ja. Ich denke, das ist auch gängige Praxis. Super. Das ist so ein Tool, das uns heute hilft und aber auch jeden Tag ein bisschen. Ein anderes Tool ist Doodle. No? Über Doodle haben wir uns heute auch gefunden. Alex, magst du ein bisschen was über Doodle erzählen? Ja, Doodle ist leicht verwirrend mit dem Doodle von Google. weil das Doodle von Google ist ja eigentlich diese lustigen Animationen mit HTML5 jetzt, die sie machen. Aber eigentlich, Doodle war vorher schon da, oder andersrum, Doodle ist ein Tool, mit dem man zusammen Terminumfragen erstellen kann. Zum Beispiel ganz einfach per E-Mail drauf verlinken kann. Jeder kann sich eintragen, auch Nicht-Registrierte können dort ihren Namen eintragen und bestätigen. Man kann Termine festgeben, man kann sagen, wie viele Teilnehmer da teilnehmen dürfen, ob sie kommentieren sollen und so weiter und so fort. Also es ist sehr toll, auch die, also gerade die kostenlose Variante. Die Premium-Doodle-Version ist noch nicht so für mich jetzt interessant oder für uns in der Firma. Was ist der Unterschied? Die ist werbefrei und hat noch viel, viel mehr Funktionen. Ich habe mich noch nicht so genau mit befasst, sagen wir so rum. Es ist so, noch nicht notwendig geworden einfach. Nee. Es reicht gerade für Terminkonferenzen oder so, wenn wir inzwischen rumschreiben, ich habe mal ein Doodle erstellt und die wenigsten fragen inzwischen nach, was es ist, sondern die meisten sagen, okay, dann klicke ich drauf und dann erfährt man automatisch per E-Mail, wer jetzt was eingetragen hat und kann nach einem bestimmten Zeitraum, den man auch selber festsetzen kann, optional, die Umfrage beenden und eine Terminerinnerung rumschicken oder dementsprechende Terminsachen gestalten. Wobei es nicht nur auf Termine ausgesehen ist. Also ich habe da auch schon Umfragen damit gemacht. Es ist einfach, schnell. Kann ich eigentlich nur empfehlen. Okay. Es ist auch ganz interessant, man kann ja unterschiedliche Fragen stellen, ne? Also man kann sagen, kann ich nicht, oder kann ich vielleicht, wenn es sein muss, kann ich nicht. Genau, die Antworten sind richtig, die Antworten sind auch jederzeit nicht änderbar, aber man kann sie selber auch gestalten. Also man kann eine Frage stellen und sagen, wie viele Antworten soll es haben und welche Art von Antworten, Multiple Choice oder Single-Fragen oder auch wenn Leute ergänzen können, also ist nicht schlecht. Wobei Doodle jetzt gerade eine gewisse Konkurrenz von dem Facebook Questions bekommt. Wobei das im Moment gerade sehr als Spielerei angesehen wird. Okay, also Termine über Facebook, über diese Questions quasi abfragen wollen. Dann. Ja, aber das ist im Moment, vielleicht wird es das noch was, aber im Moment ist Doodle für mich einfacher, weil man muss nicht unbedingt bei Facebook angemeldet sein, sondern es ist Ich denke auch, das ist der große Vorteil. Man muss nicht angemeldet sein. Ne? Genau. Das hat natürlich was mit Vertrauen zu tun irgendwo, aber man muss nicht unbedingt angemeldet sein. Man gibt seinen Namen einfach ein und okay. Und ich kann ihn mit Outlook synchronisieren, ich kann mit Exchange synchronisieren, mit Lotus, mit iCal, Live, Yahoo. Also die Doodle hat die Kalenderanbindung, die es da drin hat, ist einfach Hammer. Und deswegen ist es auch eigentlich die Terminfindungs-App bei uns geworden, auch im kirchlichen Bereich gerade. Wir haben es jetzt sehr intensiv benutzt für die Online-Bibelarbeit-Vorbereitung. Ich wollte eben gerade nach Anwendungsbeispielen fragen. Die Dropbox, das war jetzt eben so unser Anwendungsbeispiel Gemeindezeitung, die man damit machen kann. Wofür kann Doodle gut sein? Bernd? Ja, also was ich noch dazu sagen wollte, wir benutzen zum Beispiel Doodle auch, um Presbyterium Termine zu machen. Und das Presbyterium ist nun nicht gerade ein Organ, wo man sagen kann, da gibt es viele Leute, die nun viel mit Computer zu tun haben. Trotzdem ist das eins von den Tools, was sich wirklich jetzt auch durchgesetzt hat. Und das hat jetzt jeder mal gesehen und das funktioniert inzwischen auch. Also wenn man da tatsächlich mal Terminabsprachen finden muss mit den Leuten, dann klappt das inzwischen ganz gut. Man schickt ihnen den Link und das hat inzwischen eigentlich jeder verstanden, weil das wirklich vom Handling her sehr einfach ist. Und wenn man sich da einmal rangetraut hat, dann kommt da eigentlich jeder mit klar. Super. Wo wir vorhin vom Google Doodles gesprochen haben, habt ihr das zu Les Pauls 96. Geburtstag wahrgenommen? Ja. Großartig, oder? Ja. Das war wirklich. Wer hat damit richtig Musik gemacht? Also hätten sie jetzt eine Rekordfunktion eingebaut? Haben sie. Nee, echt? Am zweiten Tag gab es dann das Doodle mit Rekordfunktion. Gab's Nein. Richtig. Und du konntest es dann quasi richtig runterladen. Und es war also automatisch dann ein Shortlink und du konntest es auch runterladen. Das hast du verpasst dann. Ach Mann. Aber ich glaube, Du kannst es nachgucken nochmal. Ja, großartig. Also in letzter Zeit überbieten sie sich da auch. Also wirklich ganz toll. Also dieses Teil hatte ja Stereo-Sound. Also das hat ja wirklich geguckt, ob du von links oder von rechts kommst. Von der Maus her. Ehrlich. Irre. Toll. Ja. Irre. Ob das jetzt einen Einsatz für die Gemeindearbeit hat? Nun gut. Ein Gemeindudel. Wenn die Gitarre fehlt in der Kirche. Das Kyrie Eleison so, quasi von links nach rechts. Irgendeiner hatte die File online gestellt, den Star Wars, den Imperial March. Und irgendeiner hatte ein Lied von System of a Down irgendwie noch drin. Also so verrückt, wirklich. Gut, gut. Jetzt haben wir im Internet Musik gemacht, Termine gefunden und Daten gespeichert. Was kann man im Internet noch machen? Man kann zum Beispiel präsentieren. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Eins dieser Tools ist Prezi, je nachdem, wie man das Z ausspricht, Prezi. Das ist für mich eine ganz interessante Geschichte. Das ist Präsentieren, beziehungsweise die Inhalte per Drag and Drop zusammenführen und einstellen. Und was mich da ziemlich beeindruckt, ist die Art und Weise, dass es diesem langweiligen Folien vorlesen, wie man es ja durch PowerPoint und Co. kennt, ja ein bisschen Dynamik verleiht. Also es ist, man springt von Punkt zu Punkt. Dinge, die wichtig sind, sind groß geschrieben. Dinge, die Unterpunkte sind, sind klein darunter. Also jeder, der gelangweilt ist von PowerPoint-Präsentationen, der kann sich gerne mal Prezi angucken. Das ist eine ganz, ganz feine Sache. Mein Problem ist ein bisschen, man muss sich einarbeiten. Das ist mir in den letzten Wochen noch nicht so ganz gelungen. Aber wenn man da ein paar Minuten, Stunden mit verbracht hat, ist das, glaube ich, wirklich interessant, weil es einfach bedeutend mehr hermacht und auch die Informationen deutlicher dargestellt werden. Auf der Seite prezi.com sind Beispiele, es sind Vorlagen da, es ist kostenlos. Man kann allerdings auch einen Pro-Account kaufen, mieten. Der allerdings meines Erachtens ganz billig ist, wenn man nachweisen kann, dass man entweder eine Lehrtätigkeit hat oder einer Lehrtätigkeit nachgeht oder eben Student oder Schüler noch ist. Also das könnte auch ganz interessant sein für die Ästheten unter uns. Ich glaube aber, es gibt noch Alternativen. Ja, wenn man schon fertige Präsentationen hat oder eben nicht lange Einarbeitungszeit in PowerPoint oder was auch immer haben will, kann man auch einfach fertige PDFs präsentieren, die man dann eben aus OpenOffice oder aus Word oder sonst wo exportiert hat, kann man sie einfach in dem Tool Impressive, impressive.sf.net, kann man es runterladen, einfach reinschmeißen und der animiert die Folienübergänge ganz nett und hat so ein paar Sonderfunktionen, wie zum Beispiel so eine Taschenlampe, womit man direkt fokussieren kann auf einer Folie. Und eine besondere Zoom-Funktion, mit der man auch gut Tabellen präsentieren kann. Es gibt allerdings auch, glaube ich, dann Slideshare noch, bei dem man PDFs hochladen kann, ne? Und teilen, meinetwegen dann auf Facebook oder auf Twitter oder einfach verlinken, ne? Gibt es auch noch? Ja, gibt es. also einfach, wenn man seine Präsentation einem größeren Publikum zur Verfügung stellen will, slideshare.com, hochladen und teilen. Ich glaube, man kann sogar Lizenzen einstellen, inwieweit man sie weiter freigeben will, genau. Für Prezi, wie auch immer, gibt es auch schon eine iPad-App, allerdings bisher nur einen Viewer. Also wenn man schon Präsentationen damit erstellt hat, dann kann man die aufs iPad runterladen und mit diesem Viewer dann anzeigen. Also das ist ja gar nicht schlecht, wenn man dann Verbindung zum Beamer hat, zum Tageslichtprojektor. Genau. Genau. Okay. Oder auch auf dem iPad direkt in kleiner Runde. Ah, super. Ja. Okay. Das heißt, wir haben Daten geteilt, Termine gemacht, Präsentationen erstellt und gezeigt. Was macht man noch so im Internet? Alexander, magst du was erzählen? Was gibt's denn noch im Internet? Was kann man noch machen? Jede Menge Material sammeln. Für Jäger und Sammler gibt es viele schöne Tools und ich finde besonders schön Evernote und Zettelkasten, wobei Evernote eigentlich auch ein Zettelkasten ist. Also ein Client, den man auf jedem Rechner installiert, auf Notebooks, Laptops, auf Büro-PC, auf Heim-PC und der dann wieder, wie schon vorhin die Dropbox auch, über die Cloud synchronisiert wird. Man kann auch über einen Online-Account drauf zugreifen, also man braucht auch die Client-Software gar nicht, man kann es auch rein über den Browser machen und darauf zugreifen. Verschiedene Notizbücher anlegen zu verschiedenen Themen und dort alles reinhauen, was einen so interessiert. Also manche nutzen Evernote auch, um ihre Weinetiketten zu fotografieren und sich da eine Datenbank anzulegen, wie ihnen in welcher Wein geschmeckt hat. Das Schöne ist, dass es auch mit Handy, vor allem iPhone, Apps etc. sehr gut funktioniert. Man kann Fahrplan vom Bus fotografieren und gleich über Handy in den Evernote-Account reinschicken und solche Sachen. Es gibt schöne Apps, beziehungsweise Add-ons für Firefox und auch andere Browser, die dann einen kleinen Evernote-Button einschließen in Firefox, mit dem man jede Website entweder gleich als Link oder die ganze Website abspeichern kann oder eben den Teil, den man markiert hat, der dann gleich an Evernote geschickt wird. Das heißt eigentlich eine Dropbox, aber speziell erstmal nur auf Text und jetzt auch auf Bilder dann. Bilder, auch Audiodateien, Word-Dateien in der Premium-Version, also in der Freiversion, in der man 40 Megabyte oder inzwischen haben sie es, glaube ich, erhöht auf 60 Megabyte im Monat Upload-Volumen frei hat. Wie groß die Datenbank dann insgesamt wird über die Jahre, ist wurscht. Also meine beläuft sich inzwischen schon auf 4 Gigabyte. Und nur als ich irgendwie mal in einen temporären Ordner so viele Dateien abgespeichert hatte, wo ich sagte, die kommen irgendwann mal in Evernote. Da habe ich mir dann mal für einen Monat irgendwie die 5 Euro halt bezahlt und einen Premium-Account genommen und das dann hochgeladen. Aber ansonsten kommt man, wenn man vor allem Text und Internetseiten und sowas abspeichert, damit mit den 40 bis 60 Megabyte im Monat eigentlich ganz gut hin. Ich wollte ein bisschen was da sagen. Jetzt muss ich nochmal gerade gucken, wo ich es mir notiert habe. Also ein paar kleine Tricks, wie ich das so nutze. Und zwar ist es also abgesehen von den Notizbüchern, denen man anlegen kann, ist es schön auch, dass man natürlich verschlagworten kann, taggen kann. Also jede Notiz, die man in Evernote angelegt hat, mit mehreren verschiedenen Schlagwörtern belegen kann und man hat dann in der linken Spalte die Schlagwortliste. Ich habe da mal angefangen und jede Menge Schlagworte angelegt und irgendwann wurde das so lang, dass es eigentlich schon wieder unübersichtlich war und nicht mehr nutzbar, also habe ich es wieder stark reduziert, denn die Volltextsuche in Evernote ist auch ganz ausgezeichnet. Also man findet die meisten Notizen, die man angelegt hat, auch über die Volltextsuche. Ich nutze aber die Schlagwortfunktion, um Termine und das Material für Termine zu verwalten. Also angenommen, es geht um einen Gottesdienst an Pfingsten, sage ich jetzt mal, dann verschlagworte ich das Material, was dazu gehört, den Gottesdienstablauf, Predigtideen, Infos über die Beteiligten etc. mit dem Schlagwort @2011/06. Was war jetzt das Datum? 12. Genau, 12, 13, ja, also das Add vorne dran, weil es dann als Schlagwort ganz oben in der Liste auftaucht und dann eben Jahr, Monat, Tag und dann Pfingsten in Datendraht hinten dran. Dann habe ich, wenn ich das zu allen Terminen mache, eine Liste, chronologisch geordnet, in der Schlagwortliste aller Termine und da drin gleich das zugehörige Material. Das ist so ein kleiner Trick, den ich mir irgendwie irgendwann mal da angelegt habe und was ich ganz nützlich finde. Das ist jetzt so Best Practice-mäßig. Genau. Eine andere Sache ist, dass ich zum Beispiel Predigten verschlagworte mit dem Bibeltext, also mit der Bibelstelle. Also wir haben ja die Perikopenreihe, die sich alle 6 Jahre wiederholt. Und ja, die Hoffnung ist, du hoffst ist, dass darauf, dass du es in 3 Jahren noch verwendest. Dass dann alles mal zu allen diesen Bibelstellen ich dann gleich da was vorfinde. Es wird auffallen. In Evernote. Nicht, dass ich dann gleich wiederhole, was da drin ist. gut, natürlich kann man das alles auch über Ordner unterhalb von Dropbox machen und mit den Word-Dateien, die darin liegen. Aber alles in Evernote drin zu haben, ist auch ganz schön, ist elegant. Es gibt auch eine iPad-App dazu, die sehr schön ist, sehr gut funktioniert, wobei, ich weiß nicht, ob das mit meiner Menge an Notizbüchern und Notizen zusammenhängt, die ich inzwischen drin habe, sie ein bisschen langsam ist, also ein bisschen zäh reagiert bei mir, so gerade wenn ich eine Suche starte. Ich habe ein Notizbuch eigens für Adressen angelegt. Also wenn ich irgendeinen Namen, Telefonnummer suche, dann klicke ich dieses Notizbuch an und gehe dann erst auf die Suche, weil dann nur dieses Notizbuch durchsucht wird. Ansonsten, trotz der guten Volltextsuche, wäre es dann ein bisschen schwierig. Und als wir vor kurzem auf dem Barcamp Kirche 2.0 in Frankfurt den Twitter-Gottesdienst vorbereitet hatten, hat der Heiko Kuschel auf seinem Laptop seinen großen Ordner aufgemacht mit allen Lead-PDFs, die er in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, möchte ich fast sagen, angesammelt hat. Also ein Riesenfundus. Das ist bei mir noch sehr eingeschränkt, mache ich aber auch mit Evernote. Also ich habe ein Notizbuch mit Fakebook benannt, so heißen ja The Real Book, die Druckwerke, in denen so die Blues- und Rock-Standards oder wie auch immer betitelt sind. Und da lege ich also so Gesangbuch oder Lieder-PDFs ab. Genau. Schön auch die Funktion, dass man zu Evernote, also an Evernote e-mailen kann. Also es gibt eine spezifische E-Mail-Adresse, die man nur selbst kennt. Und wenn man an die eine E-Mail schickt, dann landet also das im Evernote-Ordner. Und man kann in der Betreffzeile mit Add und Doppelkreuz dann auch bestimmen, in welches Notizbuch und mit welchem Schlagwort das versehen werden soll. Mhm. Schön. Das heißt, du nutzt es alleine. Hast du schon Erfahrung gemacht oder hat jemand von euch schon Erfahrung gemacht mit Evernote in einem Team? Ja, also ich bis jetzt noch nicht. Man kann Notizbücher auch teilen, soweit ich weiß. Also wir machen bei Republic und evangelisch.de haben wir noch die kostenlose Version, also nicht die Pro-Version, da geht es noch wirklich viel besser. In der kostenlosen Version haben wir jeweils eine bestimmte Kategorie, also das heißt dann halt Alex-Notizen oder Johannes-Notizen und dementsprechend ordnen wir das halt zu. Wir machen eigentlich unsere ganzen Protokolle nur noch über Evernote. Also dann auch so Produktionsnotizen, wenn ihr irgendwie was arbeitet. Okay. Also wenn wir schön was brauchen und teilen müssen, gerade Code-Schnipsel, also gerade für Online-Bibelarbeit haben wir es gebraucht, um Sachen kurz einzubinden, um darauf zuzugreifen. Also es gab irgendwie ein Problem mal und in der ESG, in dort gab es kein richtiges Internet und wir hatten dann halt über unsere Handys dann wenigstens Zugriff auf die Notizen, die wir einen Tag vorher angelegt hatten. Also läuft auch auf Android. und war schon cool. Also insofern. Ein anderer Kollege von mir, der benutzt es in seiner Firma als Professional. Das ist wie, da hat es dann, das ist das, was womit iCloud ja bald hinkommen möchte. So ein bisschen, dass die Notizen auf bestimmte Personen geschoben werden können. Ja. Wo würdest du denn den Vorteil jetzt sehen, wenn du sagst, ihr habt da Codeschnipsel oder Textschnipsel zur Online-Bibelarbeit ausgetauscht, den Vorteil von Evernote gegenüber Google Docs? Hätte man es damit auch machen können? Ja. Aber es ging, ja, aber es war deswegen einfach, weil wir es auch am Mobiltelefon hatten. Ach so, ja. Mhm. Also das war der Punkt. Und genau. Okay. Also jetzt Google Docs schon mal angesprochen, das wollten wir uns auch noch angucken. Also für mich, der Unterschied ist ja, bei Google Docs hat man quasi eine komplette Office Suite online. Also man kann mit Tabellen arbeiten, mit Zahlen arbeiten, wie man es beispielsweise von Excel kennt oder von Numbers kennt. Und man kann mit Texten arbeiten, wie man es von Word oder Pages kennt. Ich finde, der Reiz von Evernote, also ist glaube ich schon auch die Einfachheit. Es ist übersichtlich, es hilft einem da, wo es einem helfen kann. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, so Klickkästchen einzufügen, was ich total gut finde für so To-Do-Listen oder so. Ne? Wenn man dann Aufgaben verteilen will oder so und dann gucken kann, hat der die schon erledigt oder auch nicht. Also fürs Projektmanagement ist das ganz gut. Das ist so die Einfachheit von Evernote, die mich gerade in Bezug darauf schon beeindruckt. Gibt's denn noch weitere Möglichkeiten außer Evernote und Google Docs, Texte oder Textbausteine zu verwalten online? Also ich bin ganz begeistert eigentlich und nutze es aber eigentlich viel zu wenig, weil ein bisschen mehr Disziplin, finde ich, dazu gehört. Den Zettelkasten von Daniel Lüdecke. Also im Internet zu finden unter zettelkasten.daniellüdecke.de. Der so dieses, also es gibt gewisse Ähnlichkeiten zu Evernote, aber das Programm ist um einiges schlanker und vor allem auf, ja, tatsächlich so stärker fokussiert auf das Produzieren von Texten. Also man kann wirklich gut, wie du sagst, Textbausteine damit verwalten und dann über eine Schreibtischfunktion, die Evernote ja nicht hat, eine Gliederung erstellen und das dann exportieren. Also tatsächlich von Sammeln von Notizen beziehungsweise eigenen Gedanken zu gelesenen Texten über diese Gliederungserstellung und das Ausformulieren bis hin dann zum Export ins Textverarbeitungsprogramm. Und im Moment arbeiten sie auch an besserer Literaturverwaltung bzw. BibTeX-Export und solchen Geschichten, LaTeX etc., womit ich mich nicht so auskenne. Aber das, also den Zettelkasten kann ich sehr empfehlen. Am produktivsten kann man damit, glaube ich, arbeiten, wenn man sich tatsächlich die Mühe macht, nicht einfach irgendwelche Texte reinzukloppen, die man irgendwo herkopiert, wie ich das mit Evernote mache, so als Jäger und Sammler, wie gesagt, sondern das tatsächlich dazu verwendet, schon Gelesenes selbst zusammenzufassen, eigene Gedanken dazu zu formulieren, dann hat man schon die Textstücke, die man für künftige Aufsätze, Vorträge, Referate, Predigten und so verwenden kann. Okay. Das heißt, die Möglichkeiten sind offen. Klar. jeder muss so gucken, was einem seins ist. Wenn jeder alles teilen kann, wie ist denn das mit den Rechten? Also wenn ich jetzt hergehen kann und ich kann sagen, ich kopiere jetzt den Text, weil es gerade so leicht geht, über den Evernote-Button aus Block XY in mein Evernote, ist ja erstmal kein Problem, solange ich das nicht weiterverwende. Die Frage der Lizenz ist ja im Internet noch lange nicht geklärt. Ich glaube, es gibt ein Projekt, da kann uns Wolfgang sicher was dazu sagen, dass gerade die Frage der Lizenz aufgreift. Wolfgang, magst du uns ein bisschen was erzählen? Ja, gerne. Und zwar ist das Projekt Die offene Bibel, die einfach darum geht, oder die sich darum damit befasst, eine moderne deutsche Bibelübersetzung zu erschaffen oder zu übersetzen, die dann unter einer freien Lizenz steht und somit weiterverwendet werden kann. Im Allgemeinen glauben die Leute, vor allen Dingen die Menschen in der Kirche, dass man den Bibeltext sowieso frei verwenden kann. Das ist aber in der Tat nicht so. sondern auch der normale Bibeltext der Lutherbibel oder der Einheitsübersetzung oder den anderen Bibelübersetzungen, die es momentan auf dem Markt gibt, liegen alle unter dem Urheberrecht. Sodass man, wenn man den Text in größeren Passagen auf seine eigene Homepage stellen will oder wofür auch immer weiterverwenden will, riesige Probleme kriegt. Ja, und die offene Bibel oder die Leute hinter der offenen Bibel möchten eben, dass es eine frei verwendbare Bibelübersetzung gibt, die eben auch verlässlich ist und nicht schon 100 Jahre alt ist. Das heißt also zeitgemäße Sprache, aber auch möglichst nah am Text und eben frei. Genau, in der Tat beides nah am Text und moderne Sprache. Die offene Bibel macht das in zwei Versionen, sodass sich beide Versionen gegenseitig entlasten können. Das heißt, wenn die diese Lesefassung, die modern ist, in einem guten Deutsch, wenn die halt mal nicht so ganz hundertprozentig genau am Urtext ist, ist das nicht so schlimm, weil man einfach ein Stück tiefer scrollen kann und in die Studienfassung schauen kann und dort eben wirklich ganz nah an den Text kommt. Okay. Das heißt, ich kann das verwenden für meine Jugendgottesdienste, für meine Website, wenn ich bloggen möchte über Bibeltexte. Richtig. Kann ich es auch verwenden, wenn ich meinetwegen ein Buch gestalte und das verkaufe, indem ich Fotografien mit Bibelstellen versehe? Ja, kein Problem. Theoretisch könntest du sogar unseren Text nehmen und ihn setzen und als Buch herausbringen, als Bibel. Also wirklich nur diesen Text und du hättest trotzdem kein Problem. Unsere Lizenz ist so freigehalten, dass das eben alles möglich ist. Also dass auch kommerzielle Weiternutzung erlaubt ist. Das heißt, das ist eine besondere Form der Lizenz. Richtig. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns da nochmal drüber unterhalten in naher Zukunft. Ja. Die Lizenzierung im Internet. Wie ist denn das, dieses Projekt? Steht das... Machen das Leute alleine und kämpfen sich da alleine durch die Bibel oder gibt es da eine verfasste Organisation? Wir sind mittlerweile ein eingetragener Verein, gemeinnützig. Also diese Organisation trägt das Projekt. Ansonsten ist es in der Tat so, dass sich viele Übersetzer zusammentun und dann eben entweder erstmal alleine einen Bibeltext übersetzen, dann aber diesen Bibeltext untereinander kontrollieren, nochmal abgleichen mit wissenschaftlicher Literatur und so weiter, sodass man dann am Ende was wirklich Verlässliches hat. Also ein wirklich praktisches Tool, auch wenn keiner weiß, dass es, oder nicht viele wissen, dass es praktisch ist und praktisch sein kann, ja, mit dieser Lizenz. Richtig, aber wir sind ja auch noch nicht so weit. Wir stehen noch relativ am Anfang und haben erst ein paar Kapitel wirklich in der Qualität, in der wir sie haben wollen. Aber wir arbeiten daran und werden auch irgendwann fertig, versprochen. Kann ich kurz da einhaken? Ich finde es ziemlich genial, das offene Bibelprojekt. Und wir hatten ja zumindest vorgehabt, hätten wir mehr Zeit gehabt oder auch mehr Zeit der offenen Bibel gegeben, auch den Übersetzern, hätte man das bei der Online-Bibelarbeit mit eingebunden. Letztendlich war dann eine kleine politische Entscheidung mit dabei, dass wir dann halt die Kirchentagsübersetzung genommen haben. Aber 2 Jahre noch hin bis zum Kirchentag nach Hamburg, ne? Ja. Dann sagt uns frühzeitig die Texte und dann fangen wir jetzt schon mal an zu übersetzen. Ja, das werden wir machen. Ist ja immer ziemlich langfristig. Ich kann mich erinnern, um Weihnachten herum gab es in diversen Social-Media-Kanälen ein bisschen den Aufschrei. Nicht nur Bibeltexte unterliegen einer gewissen Lizenz, sondern auch Lieder. Und ich habe gehört, gerade was Lieder und Gesangbücher betrifft, gibt es da wohl auch schon die ein oder anderen Gedanken zu einem Projekt. Wer mag denn dazu ein bisschen was erzählen? Also, da hake ich mich mal ein. Der Gedanke entstand so im Nachgang auch zum Barcamp Kirche, wo wir den Twitter-Gottesdienst gefeiert haben. Und da zwei Lieder neues geistliches Liedgut verwendet haben. Soll ich jetzt den Ohrwurm bringen? da dann auch so ins Überlegen kam, also weil es da ja nicht möglich gewesen wäre, jetzt dieses PDF zum Beispiel dann anzuzeigen im Netz, ja, für die war wahrscheinlich noch nicht mal korrekt für die Gemeinde dort vor Ort. Und dann entstand so die Idee, ja, wie wäre das da, so eine Sammlung freier Lieder zusammenzustellen. Das hat der Benjamin Koppe auch auf seinem Blog, Tonnerkiller bei Twitter, hat diese Idee auch ein bisschen ausgeführt da. Und da ja, hat sich so eine kleine Diskussion draus entsponnen, wie man das angehen könnte. Also erst ein Senfkorn erstmal. Erst ein Senfkorn, genau. Okay. Also verschiedene Software-Vorschläge gab es schon, womit man das dann machen könnte. Aber also konkret angegangen ist das Projekt jetzt noch nicht. Open Xangbuch. Aber ich finde, es tut sich ganz viel. Also wenn man so ein bisschen sich so umguckt, so die verschiedenen Phasen des Ganzen, so der Enthusiasmus, den man am Anfang hat, wenn man so Tools entdeckt und dann aber merkt, hoppla, da gehe ich vielleicht den ein oder anderen Weg, der rechtlich nicht ganz so in Ordnung ist, auch wenn man das nicht will. Und dann finden sich dann doch mit kreativen Menschen und engagierten Menschen dann doch die ein oder anderen Lösungen für Probleme, die man vielleicht am Anfang so nicht erkannt hat, aber die dann doch da sind. Ne? Schön, schöne Beispiele. Das war jetzt so ein bisschen ein Ausblick in die Gefahr. Was gibt es denn noch für Gefahren? Ist das so eine Sache, wo man sagt, Tools im Internet, Web 2.0, Web-Apps, à la Dropbox, à la Prezi, à la Evernote. Das ist die Zukunft. Alex, magst du was da sagen? Findest du, das ist die Zukunft? Ich nachher nageln mich dann die ganzen Leute hier fest. Gerade jetzt, wenn man so überlegt, Google hat einen Laptop jetzt, bringt einen Laptop auf den Markt, der komplett, ich glaube diese Woche oder nächste Woche, weiß gar nicht, komplett nur im Internet ist, ne? Ja, das Chromebook, ne? Mhm. Es ist sehr spannend. Wir haben uns nämlich auch im Haus selber, wurde ja eine App entwickelt, eine iPad-App für den Verlag Chrismon. Und da sind jetzt natürlich auch bei uns Technikern die Fragen gewesen, ja, warum nicht gleich auf andere Apps oder andere Plattformen umsteigen, weil nicht nur Apple federführend ist, sondern die anderen holen sehr schnell auf. Ich finde es sehr spannend, was Google jetzt vorhat. Ich sehe das sehr skeptisch, gerade was Datenschutz anbetrifft, gerade auch was Google halt einfach mit Datenschutz. Ich kann nicht viel dazu sagen. Es ist sehr, sehr spannend, was sich alles dreht und wie wir das auch hier in der Kirche nutzen. Wir merken von Tag zu Tag mehr. Seit der Online-Bibelarbeit kommen sehr viele Anfragen, Online-Anfragen für Gemeindenutzung im Internet. Das ist dann sehr lustig, weil wir dann sagen können, wir sind nicht die Gemeinde, wir sind nur ein publizistisches Portal der EKD, aber wir sind keine Gemeinde, die das so praktisch präsentieren. Das heißt, das ist alles, wir sind auf wie so eine Art Wespennest gestoßen und alle sagen, oh ja, geil, wollen wir haben. Und wir haben relativ wenig Zeit, um das zu konzeptionieren, wenn ich das so richtig sehe. Wenn ich das richtig sehe, gibt es ja noch eine zweite App, die evangelisch.de gemacht hat, nämlich die, wo man sich die Gottesdienste anzeigen kann. Das wird zwar nur zu den großen Festen zur Zeit Weihnachten und Ostern angeboten, wo man sich einfach auf der Seite anzeigen lassen. Also erstmal gibt es die Seite dafür, ostergottesdienste.de und weihnachtsgottesdienste.de, aber eben dazu auch noch die App, wo man einfach, wenn man in einer fremden Stadt ist und möchte einen Gottesdienst besuchen, diese App anschmeißen kann und sagen, wo bin ich denn gerade? Und dann zeigt er mir im Prinzip direkt an, wo der nächste Gottesdienst dann stattfindet. Also das wäre im Endausbau natürlich fantastisch, das wird man wahrscheinlich nicht erreichen, aber letztendlich, wenn man, egal in welcher Stadt man sich befindet, so eine App anschmeißen könnte und dann gucken kann, wo finde ich denn jetzt hier den nächsten Gottesdienst, wenn ich den besuchen möchte. Ja, du sprichst da gerade ein heißes Thema bei uns an. Interner. Ja, ja. Ich kann schon ein paar Sachen dazu sagen. Also Ostergottesdienste und Weihnachtsgottesdienste ist praktisch dasselbe. Wir ändern einfach nur den Header und die Daten. Also also nicht Ostern und Weihnachten, dann halt einfach. Es ist sehr spannend, weil nicht evangelisch.de hat das entwickelt, sondern eine andere Agentur. Das ist so ein Bündnis gewesen zwischen katholisch.de und evangelisch.de. Und iPublic war dann die supportführende oder die federführende Agentur, die dann Support gemacht hat. Respektive ich habe dann täglich 20 bis 30 Telefonate und 60, 70 E-Mails pro Tag gehabt von Personen, die im Gemeindeleben arbeiten und manchmal nicht richtig zurechtkamen mit der Software. Dadurch haben wir Verbesserungen gleich eingefahren, bereitgestellt. Die Geschichte mit der iPhone-App, ja, es wird Updates geben, weil nicht immer wird immer irgendwas angezeigt. Es ist aber auch ganz klar definiert, dass die Termine von den Leuten selber eingetragen werden müssen. Also es ist nicht so, dass man sagt, oh ja, cool, ich habe jetzt eine App und oh, ist eine blöde App, die zeigt mir meinem Gottesdienst oder meinem Umkreis keine Gottesdienste an. Das ist halt immer natürlich da abhängig, ob die Gottesdienste eingetragen werden oder nicht. Und ja, also das ist, wir sind da sehr, wir hatten heute lange Diskussionen und entsprechende Telefonkonferenzen mit Ralf Peter. Das heißt, es tut sich was. Ja, es tut sich sehr viel. Ist in Bewegung. Mhm. Okay. Ein Punkt, der mir noch aufgefallen ist, gerade in Bezug auf letzte Woche. Wir wollten ja letzte Woche diesen Podcast schon haben. Wenn dieses Internet nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht und dann funktioniert wenig anderes. Also das ist jetzt bei Dropbox beispielsweise oder bei Evernote nicht ganz so schlimm, weil es ja synchronisiert. Aber wenn beispielsweise Doodle oder Prezi nicht funktionieren, dann hat man in der Regel seine Präsentation nicht, man hat seine Termine nicht, man kann nicht nachgucken. Das ist schon echt ein Wunderpunkt. Ja, es ist ja auch schon vorgekommen, dass Cloud-Dienste einfach abgeschmiert sind und die Daten dann komplett weg waren. Also die Cloud ist nicht so sicher oder noch nicht so sicher, wie man sich das wünschen würde. Okay. Das heißt dann einfach, der Dienst ist pleite oder ist einfach technisch nicht imstande, die Dinge, die Auslastung zu überbrücken und dann... Richtig, geht in die Knie, nein, die Daten waren komplett weg, sie waren nicht wiederherstellbar. Der Dienst hat sich dann entschuldigt, aber es hat halt den Anwendern nichts geholfen. Also ich würde mal den Tipp geben, nie nur darauf zu setzen, sondern immer noch eine Backup-Lösung in der Hinterhand zu haben. Die meisten Tools, die wir jetzt heute besprochen haben, betrifft das, glaube ich, gar nicht so. Also bei der Dropbox ist es ja so, dass man die Dateien sowieso auf seinem Rechner hat oder verschiedenen Rechnern sogar. Also selbst wenn da die Cloud dann abschmieren würde, hat man das noch. Bei Evernote genauso, wenn man nun nicht nur die Online-Variante nutzt. Google Documents, ja, weiß ich nicht, ob das jemand rein online benutzt oder nicht doch auch Word-Dokumente hochlädt, die man auf der Platte hat. Was haben wir noch besprochen? Bei Terminen, also bei mir ist es so, also ich nutze Google Kalender, aber die Termine werden mit verschiedenen Geräten abgeglichen. Insofern, wenn Google Kalender ausfällt, dann fehlt vielleicht der zuletzt eingetragene Termin oder so. Aber auf anderen Geräten habe ich es noch. Ja, interessant wird es dann wirklich ganz krass mit dem Chromebook. Ne? Wenn du nicht online kannst, kannst du nicht online. Und dann wird es wirklich schwierig. Mhm. Also ganz kurz, wir synchronisieren unsere Active Sync, unsere Exchange-Kontakte und Exchange-Termine mit Google, um einfach, falls unser Exchange-Server mal nicht verfügbar ist, dann halt über Google verfügbar zu sein. Oder wenn Google nicht verfügbar ist, haben wir halt immer noch einen doppelten Termin drin, halt über den Exchange-Server. Also es ist vielleicht ein doppelter Aufwand, aber wir sind so Backup-Dings. Also blödesten, wenn dann das Netz ausfällt. Naja, und dann ist eben noch die Frage des Datenschutzes. Aber ich denke, das ist dann auch fast eine eigene Folge wert. Wenn man da anfängt, dann hört man schwer auf am Ende einer Sendung. wir haben jetzt so ein bisschen den Überblick über so berüchtigte und berühmte Tools. Wir haben die Frage der Lizenz angesprochen. Wo geht's hin? Was sind die Möglichkeiten, nachdem wir jetzt schon ein bisschen die Kritik und ja auch die Problematiken gesehen haben? Was fehlt euch noch? Was wäre noch der Traum? Ich glaube, ein Problem ist noch, Bernd hat das am Anfang noch angesprochen, dass er mittlerweile die Leute bei Doodle hat. Ich glaube, es wird noch ein Problem werden, die Leute wirklich zu diesen Diensten zu bringen und ihnen klarzumachen, dass es wirklich ja ein Mehrwert ist für sie, wenn sie das benutzen und sie eben daran zu gewöhnen und fit zu machen für das, was es schon gibt. Also gerade in Kirchenvorständen kann ich mir vorstellen, dauert das einfach noch einen Moment. Okay. Fit machen, bekannt machen und ein bisschen, ja, auch die Ängste nehmen, denke ich, und ein bisschen so das Unbehagen ein bisschen nehmen. Ja, schön. Schönes Fazit. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen neugierig machen, auch diejenigen, die noch nicht so vertraut sind mit den Tools. Ich bedanke mich bei euch und wünsche einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Keine Ursache, danke. Dito. Ja, gleichfalls. Danke. Ja, vielen Dank, Marie.